lieder durch die Nacht zu dir. In der Stillen einer Niederliebchen komm zu mir. Schließes blanke Wipfel rauschen in das Mondes Licht, in das Mondes Licht. Der Verräter feindlich lauschen, Fürste olde nicht, Fürste olde nicht. Komm, beglücke mich.